Damit alles, was du niemandem erzählst, was du denkst und was du fühlst und dich offensichtlich quält, worüber du lachst und manchmal weinst, ist in diesem Buch vereint. Und das ist so schön, das liest sich so. Zeilen aufgeschrieben über das, was wirklich zählt, was ich denke, was ich fühle und mich insgeheim so quält, worüber ich lach, auch nur zum Schein, ist in diesem Buch vereint. Und das ist so uninteressant, das ist so. Ich hab sie nicht gewählt, auch nicht, was ich denke und fühle und mich insgeheim so quält. Trauer, Schmerz, Liebe so rein, sind in diesem Herzen vereint. Und das tut so.